Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now I hope you understand how easy these scriptures are. Ich hoffe, du verstehst jetzt, wie einfach diese Bibelstellen sind. It's not unconditional submitting to authority. Es geht nicht darum, sich der Autorität bedingungslos zu unterwerfen. But when the authority does the right things, we always honor the Lord by submitting to them. Aber wenn die Autorität das Richtige tut, ehren wir den Herrn immer, indem wir uns ihr unterordnen. So look, it's very interesting. Schau, das ist sehr interessant. The governors are put into place to punish lawbreakers and to praise those who do what's right. Die Regierenden werden eingesetzt, um Gesetzesbrecher zu bestrafen und die zu ehren, die das Richtige tun. So basically, they are there to establish God's order. Im Grunde sind sie also dazu da, Gottes Ordnung zu etablieren. Not to put their own desires on other people. Und nicht, um anderen Menschen ihre eigenen Wünsche aufzudrängen. So look at verse 15. Schauen wir uns Vers 15 an. For it is God's will for you to silence the ignorance of foolish people by doing what is right. Denn es ist Gottes Wille, dass ihr die Unwissenheit der törichten Menschen zum Schweigen bringt, indem ihr tut, was richtig ist. So basically Peter is saying, live in your action and don't just say you are a Christian. Im Grunde sagt Petrus also, zeigt mit euren Taten und sagt nicht nur, dass ihr Christen seid. And as you do what is right, to honor, to respect and to submit. Und wenn du tust, was richtig ist, wenn du ehrst, respektierst und dich unterordnest, that's where you will actually silence those who are just ignorant and foolish. Dann bringst du diejenigen zum Schweigen, die unwissend und töricht sind. The ones who are rebellious and want their own way to be done. Diejenigen, die rebellisch sind und wollen, dass es nach ihrem Willen geht. Then in verse 16 he goes on to say, in Vers 16 sagt er weiter, as God's loving servants you should live in complete freedom. Als Gottes liebende Diener sollt ihr in völliger Freiheit leben. Interesting, huh? Interessant, oder? First he says, hey, submit. Secondly he says, live in freedom. Zuerst sagt er, ordnet euch unter, und dann sagt er, lebt in Freiheit. You see, that's really so simple. We have been called to live in freedom, never in bondage. Das ist wirklich so einfach. Wir sind dazu berufen, in Freiheit zu leben, niemals in Unfreiheit. Leadership is supposed to bring the people into freedom, not into a prison. Leiterschaft soll die Menschen in die Freiheit führen, nicht in ein Gefängnis. So as we learn to really live the way God wants us to live, we will always live in freedom. Wenn wir also lernen, wirklich so zu leben, wie Gott es von uns will, werden wir immer in Freiheit leben. A prisoner or a slave of Jesus Christ will never be the slave of anybody else. Ein Gefangener oder Sklave von Jesus Christus wird nie der Sklave eines anderen sein. You know, during the pandemic, that's the way I chose to live. Während der Pandemie habe ich mich entschieden, wie folgt zu leben. I said, I'm going to meet with my Christian brothers and sisters. Ich sagte, ich werde mich mit meinen christlichen Brüdern und Schwestern treffen. It's not doing what I want to do, it's doing what we need to do. Es geht nicht darum, was ich tun will, sondern darum, was wir tun müssen. And I lived that freedom. Und ich habe diese Freiheit gelebt. And I always encouraged people to live free, never slaves to anybody. Und ich ermutige die Menschen, immer frei zu leben und niemals Sklaven von irgendjemandem zu sein. But look. Doch schau mal. I'm glad Peter added the second part. Ich bin froh, dass Petrus den zweiten Teil hinzugefügt hat. But never use your freedom as a cover-up for evil. Aber benutzt eure Freiheit nie als Deckmantel für das Böse. How much have I seen that? Wie oft habe ich das schon erlebt? See, Paul basically said the same thing. Paulus hat im Grunde das Gleiche gesagt. He said, don't use your freedom to give in to the flesh. Er sagte, nutzt eure Freiheit nicht, um dem Fleisch nachzugeben. Unfortunately, there are many Christians all over the world. Leider gibt es viele Christen auf der ganzen Welt, that have used the phrase, I am free in Christ, to simply live a selfish life. Die den Satz, ich bin frei in Christus, benutzt haben, um ein egoistisches Leben zu führen. I've seen plenty of Christians who excuse their sin by the simple statement, I'm free in Christ. Ich habe viele Christen erlebt, die ihre Sünde mit der einfachen Aussage, Ich bin frei in Christus, entschuldigen. I've heard people say to me, don't judge me because I live under grace and there is no condemnation. Ich habe Menschen zu mir sagen hören, verurteile mich nicht, denn ich lebe unter der Gnade und es gibt keine Verdammnis. But you know, that's not the teaching of the Bible, neither is it the teaching of the New Covenant. Aber das ist weder die Lehre der Bibel noch die Lehre des Neuen Bundes. The true teaching of the New Covenant is we are completely free. But we will never use our freedom in order to give in to the flesh. Die wahre Lehre des Neuen Bundes ist, dass wir völlig frei sind, aber wir werden diese Freiheit niemals nutzen, um dem Fleisch nachzugeben. So, here is a simple question that you have to ask yourself. Hier ist also eine einfache Frage, die du dir stellen musst. Do I use the freedom that God has given me? Nutze ich die Freiheit, die Gott mir gegeben hat? To walk in perfect love? Um in vollkommener Liebe zu wandeln? Or to do anything that goes against walking in perfect love? Oder um etwas zu tun, was dem Wandel in vollkommener Liebe zuwiderläuft? That's really the standard. Das ist wirklich der Maßstab. Jesus told us that we have a new law that we live by. Jesus hat uns gesagt, dass wir ein neues Gesetz haben, nach dem wir leben. It's a law of love. Das ist das Gesetz der Liebe. Loving one another as Christ has loved us. Einander zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. So, have we been called to live in complete freedom? Yes, we have. Sind wir also dazu berufen, in völliger Freiheit zu leben? Ja, das sind wir. But that perfect freedom must be used to love, not to live selfishly. Aber diese vollkommene Freiheit müssen wir nutzen, um zu lieben und nicht um egoistisch zu leben. Every single time we use our freedom to just do whatever we want, we are not living in true freedom. Jedes Mal, wenn wir unsere Freiheit nutzen, um einfach zu tun, was wir wollen, leben wir nicht in wahrer Freiheit. I love how the pastor said, don't use your freedom as a cover-up for evil. Ich liebe es, wie es in der Passion heißt, benutzt eure Freiheit nicht als Deckmantel für das Böse. See, every single thing that we do or think or say, jedes einzelne Ding, das wir tun, denken oder sagen, that is against a life of perfect love, das einem Leben in vollkommener Liebe entgegensteht, is evil. Ist böse. Is that simple? So einfach ist das. And people try to define, well, what is it when the Bible says, you know, don't do the evil thing? Die Leute versuchen zu definieren, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass wir die bösen Dinge nicht tun sollen. Evil is anything that goes against the life of perfect love. Böse ist alles, was dem Leben der vollkommenen Liebe zuwiderläuft. So you're supposed to use the freedom of Christ to love. Du sollst also die Freiheit von Christus nutzen, um zu lieben. If that's what you do, you're actually fulfilling the scripture. Wenn du das tust, erfüllst du die Heilige Schrift tatsächlich. Tomorrow we will continue with verse 17. Morgen machen wir mit Vers 17 weiter.